Menschen lieben statt bekriegen. Heut Nacht hab ich von einer Welt geträumt, in der die Macht der Liebe größer ist als die Liebe zur Macht. Ich habe von einer Welt geträumt, in der es keinen Menschen gibt, der anders denkende Menschen zu unterdrücken versucht. Eine Welt, in der niemand verachtet wird, weil er sich vielleicht auch manchmal irrt. Heut Nacht hab ich von einer Welt geträumt, in der sich Menschen lieben statt bekriegen. Heut Nacht hab ich von einer Welt geträumt, in der die Macht der Liebe größer ist als die Liebe zur Macht. Ich habe von einer Welt geträumt, der es keinen Glauben gibt, der einen anderen Glauben zu missionieren versucht. Eine Welt, in der niemand missachtet wird, weil er seinen eigenen Glauben praktiziert. Heut Nacht hab ich von einer Welt geträumt, in der sich Menschen lieben statt bekriegen. Heut Nacht hab ich von einer Welt geträumt, in der die Macht der Liebe größer ist als die Liebe zur Macht. Ich habe von einer Welt geträumt, in der es keinen Menschen gibt, der nur aus Selbstsucht und Missgunst einen anderen niedermacht. Eine Welt, in der jeder geachtet wird und Wertschätzung und Liebe erfährt. Von einer Welt geträumt, in der sich Menschen lieben statt bekriegen. Heut Nacht hab ich von einer Welt geträumt, in der die Macht der Liebe größer ist als die Liebe zur Macht. Ich habe diesen Traum heut Nacht alleine geträumt, doch vielleicht hast du Lust, die nächste Nacht mit mir zusammen zu träumen. Denn solange ich ihn alleine träume, bleibt er nur ein Traum. Doch wenn wir gemeinsam träumen, ist er der Anfang einer neuen Wirklichkeit. Heut